Rückblende. Die Funk-Illustrierte. Die Rückblende. Heute neu. Hier ist das kleine Hörmagazin des Monats. Die Rückblende. Mit Wort und Musik. Die Rückblende. Das Hörmagazin. Nun horchen Sie bitte mal hinein. Zonenchef Walter Ulbricht wollte es besonders schön machen und ließ zu Pfingsten gleich ein paar Tausend in dem nach ihm benannten Stadion zu Auflockerungsübungen antreten. Wie immer, wenn man so etwas übertreibt, war das Ergebnis ein Krampf. Für Entspannung im Straßenverkehr sorgt seit dem 1. Juni eine Verordnung, die dem Fußgänger auf dem Zebrastreifen Vorrang vor den Fahrzeugen gibt. Wir haben beide Seiten, Fußgänger wie Autofahrer, zu dieser neuen Regelung gehört. Zunächst die Fußgänger. Ja, also ich finde das ganz in Ordnung, denn manche Autofahrer sind wirklich rücksichtslos. Ich würde es jetzt mal den Autofahrern zeigen, nicht? Dass der Fußgänger ja auch bloß ein Mensch ist und auch als Mensch behandelt wird. Ja, ich finde das auch in Ordnung, nicht? Der Fußgänger muss ja auch ein bisschen Recht haben. Hat der Fußgänger mal die Gewissheit, er ist sozusagen, mal sagen, Herr auf dem Zebrastreifen? Es wäre ein Wunder, wenn die Autofahrer nicht gegenteiliger Meinung wären. Ich befürchte, dass die Fußgänger dann auf ihr spezielles Recht derartig pochen werden und noch weniger aufmerksam sein. Und ich befürchte, dass dadurch eventuell noch mehr Unfälle am Zebrastreifen entstehen werden als bis jetzt. Für die Autofahrer ist das vollkommen Unsinn. Also ich bin der Meinung, dass das ganz großer Blödsinn ist. Wenn wir jetzt jedes Mal am Zebrastreifen anhalten, ich meine von Seiten der BVG, dann kommen wir überhaupt nicht mehr vor, weil wir können ja überhaupt nicht mehr unsere Fahrzeiten noch einhalten. In unserem akustischen Rückspiegel erblicken wir den Monat Juni. Er überraschte uns mit einer hochsommerlichen Hitzewelle und die Südafrikaner mit dem ersten Winterschnee seit Jahrzehnten. Berlin begeisterte sich im Juni für Justizminister Robert Kennedy samt Frau und drei seiner Kinder, ferner für seinen Fußballclub Tasmania, und mit einigem Abstand für die Filmfestspiele. Am vergangenen Sonntag kehrte allerdings wieder betonte Nüchternheit in die Herzen der Berliner zurück, als Borussia Neunkirchen die Neuköllner Tasmanen 1:0 schlug, um nun gemeinsam mit Hannover 96 in die Bundesliga einzuziehen. Sieger der diesjährigen deutschen Schlagerfestspiele wurde eine Schwedin, zweiter eine Griechin und dritte eine Dänin. Allerdings gemeinsam mit einem jungen Mann mit dem schönen deutschen Namen Rex Gildo. Bekanntlich entscheiden heutzutage die 13- bis 18-Jährigen über den Schlagergeschmack. In Baden-Baden dagegen entschieden Herren und Damen im würdigen Altersdurchschnitt von mindestens 50 Jahren. Über den Inhalt des munteren Siegerliedchens von Siv Malmquist wären sich gewiss alle Generationen einig gewesen. Liebes Kummer, lohnt sich nicht, my darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Über die weiteren Schlager und Querschläger des Monats Juni informiert sie nun wieder unsere kleine musikalische Inhaltsangabe. Ein Vatertag so recht berlinisch war Heinrich Lübkes Wiederwahl. Bescheiden, treu und wilhelminisch regiert er uns ein zweites Mal. Es fuhr der Boss der Kommunisten im kühlen Nordland ringsherum. Und viele tausend Polizisten bewahrten ihn vor Publikum. Auch Karajan rief Wien zur Buße und stellt ein Ultimatum zu. Ein Mann auf derart großem Fuße braucht halt auch einen großen Schuh. Man fragt erstaunt nach sowas, Nachwuchs bei Tereshkovas, erscheinen Weltraumkinder, denn auch Geschwinder. Die Brust heraus heißt die Parole, der Mode am Bikini-Strand. Und uns verspricht die Kabriole, ob mit, ob ohne, allerhand.